Natur aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Natur. Unaufhaltsam schrumpft der Himmel, Wolken kommen breit aus allen Horizonten. Fahle fremde Schattenkörper kalken ihre Decke über den Entsonnten. Und die Erde, trübe abgeschnitten, hat ein hoher Stern zu sein geendet. Meine Augen, die es machtlos litten, stehen von Zorn und Greue abgeblendet. Wetter, werdend ohne meine Hände, wie ein Schicksal ungewollt und wehe, treibt mich nun zur Stadt und in die Wände, deren stete Enge ich verstehe. Ende von Natur, gelesen von Sonja.